Kapitel 3, Übung B4. Hören und lesen Sie den Text. München, die Landeshauptstadt Bayerns. In München wohnen ca. 1,26 Millionen Menschen. München liegt im Süden von Deutschland und ist die Landeshauptstadt von Bayern. München hat zwei Universitäten, die Ludwig-Maximilians-Universität und die Technische Universität. An der Ludwig-Maximilians-Universität studieren 47.000 Studenten. München hat 71 Theater, 3 große Orchester und 50 Museen und Sammlungen. Die Sammlung der Alten Pinakothek umfasst 9000 Bilder großer europäischer Maler aus dem 15. bis 18. Jahrhundert. Die bekanntesten Bilder sind von den Malern Albrecht Dürer und Peter Paul Rubens. Die Pinakothek der Moderne zeigt moderne Kunst und Architektur. Sie ist ein international bedeutendes Museum für Kunst aus dem 20. Jahrhundert. Aber München bietet noch viel mehr, zum Beispiel das berühmteste Wirtshaus der Welt, das Hofbräuhaus. Es ist 400 Jahre alt. Insgesamt trinken die Gäste im Hofbräuhaus täglich 1000 Liter Bier. In München findet man auch viele große Firmen, wie Siemens, Hersteller von Elektrogeräten, Telefonen und Computern, BMW, Hersteller von Autos, MAN, Hersteller von Lastkraftwagen, oder Rodenstock, Hersteller von Brillen.